Warbeck von Friedrich von Schiller. Cinna, vierter Aufzug. Erstens. Herzogin kommt voll Zorn und Gift nach Hause. Ihr Hass gegen Warbeck ist durch sein Glück und seine Kühnheit gestiegen. Die Nachricht von der Entspringung des echten Plantagenet aus dem Tower macht ihr den Betrüger entbehrlich. Sie ist entschlossen, ihn fallen zu lassen und fängt gleich damit an, dass sie der Prinzessin, welche ihr nachgefolgt ist, mit Härte verbietet, an ihn zu denken und sogar einen Zweifel über seine Person erregt. Warbeck lässt sich melden, sie schickt die Prinzessin, welche zu bleiben bittet, in Tränen von sich. Zweitens, Warbeck und Herzogin, erstes Tête-à-tête zwischen beiden. Warbeck, kühn gemacht durch sein Glück und auf seinen Anhang bauend, zugleich durch seine Liebe erhoben und entschlossen, seine bisherige unerträgliche Lage zu endigen, nimmt gegen die Herzogin einen mutigen Ton an und wagt es, sie wegen ihres widersprechenden Betragens gegen ihn zu konstituieren. Sie erstaunt über seine Dreistigkeit und begegnet ihm mit der tiefsten Verachtung. Je mehr sie ihn zu erniedrigen sucht, desto mehr Selbstständigkeit setzt er ihr entgegen. Er beruft sich darauf, dass sie es gewesen, die ihn aus seinem Privatstand, wo er glücklich war, auf diesen Platz gestellt, dass sie verpflichtet sei, ihn zu halten, dass sie kein Recht habe, mit seinem Glück zu spielen. Ihre Antworten zeigen ihren fühllosen Fürstenstolz, ihre kalte, egoistische Seele. Sie hat sich nie um sein Glück bekümmert. Er ist ihr bloß das Werkzeug ihrer Plane gewesen, das sie wegwirft, sobald es unnütz wird. Aber dieses Werkzeug ist selbstständig und eben das, was ihn fähig machte, den Fürsten zu spielen, gibt ihm die Kraft, sich einer schimpflichen Abhängigkeit zu entziehen. Endlich sieht sich die Herzogin genötigt, ihre innere Wut zu dissimulieren und verlässt ihn, scheinbar versöhnt, aber Rache und Grimm in ihrem Herzen. Drittens, die Prinzessin wird durch die Furcht vor einer verhassten Verbindung und weil sie alle Hoffnung aufgibt, etwas von der Güte der Herzogin zu erhalten, dem Betrüger gewaltsam in die Arme getrieben. In vollem Vertrauen auf seine Person kommt sie und schlägt ihm selbst die Entführung vor. Sie zeigt ihm ihre ganze Zärtlichkeit und überlässt sich verdachtlos seiner Ehre und Liebe. Sie nennt ihm den Grafen Kildare, einen ehrwürdigen Greis und alten Freund des yorkischen Hauses, zu dem sollten sie miteinander fliehen. Sie übergibt ihm alles, was sie an Kostbarkeiten besitzt. Je mehr Vertrauen sie ihm zeigt, desto qualvoller fühlt er seine Betrügerei. Er darf ihre dargebotene Hand nicht annehmen und noch weniger das Geständnis der Wahrheit wagen. Sein Kampf ist fürchterlich, er verlässt sie in Verzweiflung. Viertens. Sie bleibt verwundert über sein Betragen zurück und macht sich Vorwürfe, dass sie vielleicht zu weit gegangen sei, entschuldigt sich mit der Gefahr, mit ihrer Liebe. Fünftens. Plantagenet tritt auf, schüchtern und erschrocken, sich umsehend und den teuren Familienboden mit schmerzlicher Rührung begrüßend. Er erblickt die yorkischen Familienbilder, kniet davor nieder und weint über sein Geschlecht und sein eigenes Schicksal. Sechstens. Warbeck kommt zurück, entschlossen, der Prinzessin alles zu sagen. Er erblickt den knienden Plantagenet, erstaunt, fixiert ihn, erstaunt noch mehr, lässt sich mit ihm ins Gespräch ein. Was er hört, was er sieht, vermehrt sein Schrecken und Erstaunen. Endlich zweifelt er nicht mehr, dass er den wahren York vor sich habe. Plantagenet entfernt sich mit einer edlen und bedeutenden Äußerung und lässt ihn schreckenvoll zurück. Siebtens. Er hat kaum angefangen, seine Ahnung und seine Furcht auszusprechen, als der englische Botschafter eintritt und ein Gespräch mit ihm verlangt. Dieser bestätigt ihm augenblicklich seine Ahnung und trägt ihm eine Komposition mit dem englischen König an, wenn er den rechten York aus dem Weg schaffen helfe. Beide haben ein gemeinschaftliches Interesse, den wahren York zu verderben. Warbeck fühlt die ganze Gefahr seiner Situation, aber sein Hass gegen Lancaster und seine bessere Natur siegen, und er schickt den Versucher fort. Achtens. Aber gehandelt muß werden, der rechtmäßige York ist da. Er kann zurückfordern, was sein ist, die Herzogin wird eilen, ihn anzuerkennen und dem falschen York sein Theaterkleid abzuziehen. Alles ist auf dem Spiel, die Prinzessin ist verloren, wenn der rechte York nicht entfernt wird. Jetzt fühlt der Unglückliche, dass ein Betrug nur durch eine Reihe von Verbrechen kann behauptet werden. Er verwünscht seinen ersten Schritt, er wünscht, dass er nie geboren wäre. Neuntens. Herzogin kommt mit ihrem Rat. Man erfährt, dass der Graf Kildare auf dem Wege nach Brüssel sei, dass er dort den jungen Plantagenet zu finden hoffe, der ihm Nachricht gegeben, er eile dorthin. Herzogin ist zugleich erfreut und verlegen über seine Ankunft, verlegen wegen Warbeck, doch sie ist fest entschlossen, diesen aufzuopfern, sobald der rechte Plantagenet sich gefunden. Aber wo ist er denn, dieser teure Neffe? Kildare schreibt, er sei geradenwegs nach Brüssel, so könnte er schon da sein. Sie erinnert sich des Jünglings, das Tuch wird auf dem Boden bemerkt. Sie erkennt es für dasselbe, welches sie dem Eduard vor 9 Jahren geschenkt. Sie fragt voll Erstaunen, wer in das Zimmer gekommen. Man antwortet ihr, niemand als Warbeck. Es durchfährt sie wie ein Blitz. Sie sendet nach dem unbekannten Jüngling, nach Warbeck.